Ich möchte mit einer Predigtserie beginnen. Called, I love my church. Und ich habe sie genannt, ich liebe meine Gemeinde. For such a time as this. Für so eine Zeit wie diese hier. Ja. Esther, chapter 4, verse 14. Esther 4, Vers 14. That's our text this morning. Und das ist auch unser Text für heute Morgen. Now I've talked to business people who have lost a lot of money. Und ich habe mit Geschäftsleuten gesprochen, die sehr viel Geld verloren haben. This recession that we seem to be heading into. Und diese Wirtschaftskrise, diese Rezession, in die es scheinbar hineingeht. You don't watch the news, then you watch the news and it didn't get better. Na, man sieht die Nachrichten, dann sieht man die Nachrichten wieder nicht, und wenn man es wieder sieht, hat sich noch immer nichts geändert. Many people have lost their whole retirement. Viele Menschen haben ihre gesamten Ersparnisse für die Pensionierung verloren oder ihr Zuhause verloren. Many people have lost 60-70% of their stocks. Viele haben 60-70% ihrer Aktien eingebüßt. Huge losses around the world. Einfach riesige Verluste in der ganzen Welt. And it hurts everybody. Und es schmerzt jeden. Everybody feels it everywhere. Jeder bekommt es zu spüren, überall. Whether you're a believer or a non-believer, everybody feels it. Ob man nun an Gott glaubt oder nicht, jeder bekommt das zu spüren. But if we feel it too, aber wenn wir das auch spüren, how does the unbeliever feel? Wie sehr muss erst der ungläubige Mensch we have eternal life before us. Wir haben ein ewiges Leben, das vor uns liegt. We know that these things are perishable. Und wir wissen, dass diese Dinge vergänglich sind. We know what Paul said to Timothy. Und wir wissen auch, was Paulus dem Timotheus sagte. You come naked into the world, you're going to leave the world naked. Wir kommen nackt in die Welt und wir werden auch nackt aus der Welt wieder gehen. 1 Timothy 6:17. 1. Timotheus 6, Vers 17. Paul said, warn the rich. Und da sagt Paulus, warne die Reichen, that they should not be arrogant, dass sie nicht arrogant sind. They should not put their trust in riches, sie sollen ihr Vertrauen nicht in Reichtümer legen, but to put their trust in God, sondern ihr Vertrauen in Gott setzen, who gives us all things to enjoy freely. Der uns alles gibt zum freien Genuss. So with that, let's pray. Damit möchte ich gerne beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen, you are on the throne, dass du auf dem Thron sitzt. Psalm 103, verse 19. Psalm 103, Vers 19. That God rules over everything. Gott regiert über alles. We thank you this morning. Und wir danken dir heute Morgen, we are your children, dass wir deine Kinder sind. Ask you to bless these words. Und ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to look at a few verses in the book of Esther. Wir wollen uns ein paar Verse aus dem Buch Esther herausnehmen. Let me build up to them. Aber ich möchte ein bisschen dazu einleitend etwas sagen. There was the Babylonian captivity. Es gab die babylonische Gefangenschaft. Where Israel went over to Babylon for 70 years. Wo Israel nach Babylon weggeführt wurde für 70 Jahre. Because of their disobedience. Und das geschah aufgrund ihres Ungehorsams. And then like 539 Cyrus, king of Persia, who conquered Babylon, said that the Israelites could go back to their land. Und dann ungefähr im Jahr 539 war Kyros, der König der Perser, und der hat Babylon eingenommen und sagte den Israeliten, sie könnten zurückkehren in ihr Heimatland. And many of them did. Und viele von ihnen taten das about auch. 50,000. Es waren ca. 50,000, die zurückkehrten. Many of them stayed in Babylon. Aber viele blieben auch in Babylon. And we would say, wow, who would stay in Babylon? Und wir würden uns denken, Wahnsinn, wer bleibt schon in Babylon? So we would categorize them as the worldly Jews who stayed in Babylon. So sagen wir vielleicht, das sind die weltlichen Juden, die sind in Babylon geblieben. But God loved them and cared for them. Aber Gott hat diese Menschen geliebt und hat auch für sie gesorgt. And about 60 years later, und ca. 60 Jahre darauf, the book of Esther takes place. Spielt oder handelt die Geschichte, die im Buch Esther gefunden wird. And the book of Esther speaks of God's sovereignty in difficult times. Und dieses Buch spricht davon, dass Gott souverän ist, auch in sehr schwierigen Zeiten. How God foresees it. Wie Gott Dinge vorhersieht. How God plans deliverance in it. Und wie Gott Errettung auch schenkt in dieser Situation. How God chooses ordinary people like you and me to be part of that plan. Und wie Gott ganz gewöhnliche Menschen, so wie du und ich, wie er uns erwählt in seinem Plan. And how God brings that plan about supernaturally. Und wie Gott diesen Plan zur Vollendung bringt auf eine übernatürliche Art und Weise. Through divine providence. Und das macht er durch göttliche Vorhersehung. That means that he begins to move and things happen. Das heißt, er bewegt Dinge und Dinge geschehen. So in the kingdom of Persia was this king called Ahasuerus. Und in diesem König in diesem Persischen Königreich war dieser König Ahasveros oder auch Artaxerxes genannt. And he had 127 provinces. Und er hatte 127 Provinzen in seinem Land. Huge. The kingdom was huge, gigantic. Und es war einfach ein riesiges Reich. Gigantic. Something like no one had ever seen before. Ein Reich, das eben vorher noch nicht existiert hatte. And he had this huge banquet. Und er machte ein riesiges Festmahl. And he drank a little bit too much. Und er trank ein bisschen zu viel. And then he wanted his beautiful wife Vashti to come and show her beauty to all of his officials. Und dann wollte er eben, dass seine Frau kommt, die Vashti, und wollte ihre Schönheit sozusagen vorführen vor all seinen Beamten. Any wise wife, she said no. Und so wie halt jede vielleicht weise Frau, auf jeden Fall, sie sagte nein. But not in that culture. Aber das, in der damaligen Kultur tat man so etwas nicht. Refusing to come into the king's presence, she sent a message throughout the whole empire. Und also statt halt in die Gegenwart des Königs zu kommen, schickte sie eine Botschaft ins ganze Reich. That you don't have to submit to your husband. Ach so, also nonverbal, dass man sich eigentlich den Männern nicht unterordnen muss. Ahasuerus was counseled that you have to deal with her severely. Und so hat man diesem Ahasuerus eben den Rat gegeben, dass er sich dieser Sache wirklich ernsthaft annehmen muss. Denn sonst würde sich Chaos ausbreiten im Königreich. Und so befahl er, dass sie nicht mehr Königin sein würde und auch nicht mehr in seine Gegenwart kommen dürfe. Now in chapter 2 it begins with King Ahasuerus being sad. Und in Kapitel 2, das Kapitel 2 beginnt damit, dass der König traurig ist. He thought about his wife, Mr. Und er dachte an seine Frau und vermisste sie so auch. They said, look, we'll search the whole kingdom for a new queen. Und so sagten seine Ratgeber ihm, schau mal, wir werden einfach das Königreich durchforsten und eine neue Königin now finden. You begin to see the providence of God here. Und jetzt sieht man auch schon die Vorsehung Gottes. Because the Jews already have many enemies in the land. Denn es war damals so, dass die Juden schon sehr viele Feinde in diesem Persischen Reich hatten. And the kingdom of heaven is at work. Und das Königreich Gottes war am Werk. Because there's a conspiracy coming. Weil es war so eine Verschwörung im Gange. And God sees it. Und Gott sah das voraus. And so they searched, they bring all the most beautiful virgins of the land for a beauty pageant. Und so brachten sie eben all diese Jungfrauen zusammen und machten so eine Art Schönheitswettbewerb. And these women have to prepare for 1 year in oil and bathing and all this stuff for a whole year. Und diese Frauen wurden vorbereitet auf dieses Event ein Jahr lang, mussten sich baden und hatten da so Schlammpackungen und everything. And olive oil baths and everything. Bäder in Olivenöl, also. And after 1 year, they all spent individually time with the king. Und nach einem Jahr verbrachte jede einzelne Zeit mit dem König. And unless the king named them by name, they could never come back before the king. Und wenn der König sie nicht mit ihrem Namen ansprach, durften sie nicht zurückkehren. And of all the people in the kingdom, King Ahasuerus fell in love with this girl named Esther. Und von all diesen Mädchen, die eben da anwesend waren, fiel dieser König Ahasveros verliebte sich in das eine Mädchen und ihr Name war Esther. Now, that was her Persian name, das war ihr persischer Name. Which means star. Und es bedeutet Stern. Now, her Hebrew name was, ihr hebräischer Name Hadassah, war Hadassah. Oder Hadassah, Hadassah. And it means myrtle. Myrtle is a flower, a bush. Und das bedeutet er ist benannt nach einem Busch, nach einer Blüte. And this bush has flowers that look like stars. Und dieser Busch hat auch Blüten, die aussehen wie Sterne. So there's a parallel here. Und so ist eine Parallele zwischen between diesen beiden the Namen, two names, zwischen Hadassah und Esther. Hadassah and Esther, they both have something to do with stars. Beide haben etwas mit Sternen zu tun. And this bush is a bush that could be taken and priceful or costly perfumes could be made from it. Und aus diesem Busch, aus dem Öl, konnte man eben ein sehr kostbares so Parfums herstellen. Ja. So her name means star. Und so war ihr Name eben Stern. She was an orphan. Sie war eine Waise. Her parents died. Denn ihre Eltern starben, als and sie noch klein war. Und ihr älterer Cousin, became her uncle, der dann ihr Onkel wurde, adopted her. Hat sie adoptiert. And so the story begins. Und so beginnt diese Geschichte. So one day the soldiers come and take her for the pageant. Und eines Tages kommen eben diese Soldaten und nehmen sie mit zum Palast und sie wird darauf vorbereitet. And Mordecai, her uncle, would come all the time and see how she's doing every day. Und Mordecai, so hieß ihr Onkel, der kam jeden Tag zum Palast, um zu sehen, wie es ihr ging. At the same time, there's a conspiracy against the king. Aber zur gleichen Zeit war auch so eine Verschwörung im Gange gegen den König. Mordecai finds out about. Und der Mordecai hört davon. He tells Esther. Und er erzählt Esther. Esther informs the king. Und sie informiert dann den König darüber. And then the conspiracy is found out. Und diese ganze Verschwörung wird eben herausgefunden. And the conspirators are hung. Und dann man hängt die Leute, die diese Verschwörung And Mordecai is written in the king's chronicles that he saved the king's life. Und in den Chroniken des Königs wird aufgeschrieben, dass ein gewisser Mordecai das Leben des Königs gerettet hat. But it's forgotten, but it's in there. Das wird so wieder vergessen, aber es ist eben aufgeschrieben. Now in chapter 3, und in Kapitel 3 we have this guy named Haman, who is the evil guy. Gibt es einen Mann, der heißt Haman, und das ist eben der Bösewicht. And Mordecai will not bow down to him. Und der Mordecai verbeugt sich nicht vor diesem Haman. Haman is made prince of the princes. Weil der Haman also eine hohe Position einnimmt. And for some reason, everyone is bowing down to him. Und aus irgendeinem Grund verneigen sich ja alle Menschen vor ihm. Also because the king commanded it. Auch deswegen, weil der König das befohlen hat. But Mordecai, this God-fearing man, refuses to bow down to him. Aber Mordecai, der an Gott glaubt, weigert sich vor Haman niederzufallen. So Haman hates Mordecai. Und so hasst dieser Haman den Mordecai. And Mordecai hates Jews. Und hasst auch die Juden. So he begins this conspiracy to annihilate all of the Jewish people that were living in the Persian kingdom. Und so macht er diese Verschwörung, dass alle Juden, die im persischen Weltreich leben, eben eliminiert werden. So he convinces the king. Und er überzeugt den König davon. Through a lie. Durch eine Lüge. And through a bribe. Und auch durch eine Bestechung. That there are these people in his kingdom that are not obedient to him. Dass es Menschen in seinem Königreich gibt, die ungehorsam sind. And so he says we should make a decree and annihilate them. Und so sagt er, man sollte einen Befehl erlassen und diese Menschen wegschaffen. The king does that. Und der König macht das auch. And it's sometime like 6 or 9 months later, I can't remember. Und ein paar Monate später. It's like a certain day when everyone is allowed to kill all the Jews. Soll eben dieser Tag festgesetzt werden, wo dieser Holocaust stattfinden darf, dass jeder in dem Reich Juden töten darf. Now, could you imagine this if tomorrow? Könnt ihr euch das vorstellen, wenn zum Beispiel morgen in the Kronen Zeitung, es in der Krone stehen würde? It came out that anyone who is in any Freikirche, dass erscheinen würde, dass jeder, der eine Freikirche besucht, you can kill them, dass man diese Menschen töten take darf, anything that's in their apartment, alles rauben darf, nehmen darf, was in der Wohnung gefunden wird, oder gleich die ganze Wohnung einverleiben kann. Anything they own, you can take it. Alles, was sie besitzen, darf man an sich and this nehmen. Will happen January 1st. Und das passiert am 1. Jänner. So get ready. Also bereitet euch it's darauf vor. Free for all. Es ist... jeder kann daran teilhaben. Imagine the fear that would come over us. Stellt euch nur mal vor, die Angst, die einem befallen würde. And so Mordecai began to weep bitterly. Und so fing dieser Mordecai an, wirklich zu weinen über diese and Sache. All the Jews throughout the land began to weep. Und alle Juden im ganzen Land auch. Have you ever been in a situation where you feel like, wow, there's no way out? Warst du schon mal in einer Situation, wo du gedacht hast, hier gibt es einfach keinen Ausweg? No way out of this. So what are we gonna do? Also man kommt hier nicht raus. Was mache ich jetzt? It's a decree from the king. Es ist ein Erlass des Königs. It cannot be changed. Und dieser Erlass kann nicht verändert werden. You cannot change a decree. Denn was der König erlässt, kann nicht mehr verändert werden. Now law. Jetzt ist das Gesetz. Could you imagine the anxiety of all the Jews throughout the kingdom? Und könnt ihr euch einfach diese Angst vorstellen, die all diese Juden hatten in diesem Reich? Could you imagine him thinking this? Oder dass sie sich überlegt haben. Now, before I say that, Mordecai had told. Bevor ich das ausspreche, Ruth, told Esther. Der Mordecai hat der Esther davon erzählt. Don't tell anybody that you are a Jew. Und hat ihr gesagt, erzähle niemanden, dass du eine Jüdin bist. Nobody. Niemand darf es wissen. He commanded her. Und er befahl ihr das. So now she's the queen. Und sie ist nun Königin. And could you imagine the people throughout the kingdom? Und dass all diese Menschen da im Königreich. What should we pray for? We have no hope. Sich denken, wofür sollen wir beten? Wir haben keine Hoffnung. Well, if only the queen was a Jew. Wenn wenigstens die Königin vielleicht Jüdin maybe wäre. We have some hope. Vielleicht gäbe es dann eine Hoffnung. But she was. Aber sie war eine Jüdin. And nobody knew it. Und keiner wusste davon. It was hidden. Es war verborgen. It was secret. Es war ein Geheimnis. And so we pick up the story. Und so beginnt diese Geschichte, where Mordecai goes to Esther, wo der Mordechai zu Esther geht, and he gives her another command, und ihr einen anderen Befehl gibt. And he tells her that you must go and talk to the king. Und er sagt jetzt Esther, du musst zum König gehen und mit ihm sprechen. But there's another decree. Aber es gibt einen weiteren Erlass. Anyone who approaches the king uninvited is killed. Jeder, der ohne Vorladung vor den König kommt, muss getötet werden. It is a decree. Das ist ein Gesetz. You walk up and you want to see the king, you're dead. You're just killed. Wenn du einfach sozusagen kommst und den König sehen willst, wirst du exekutiert. Now he tells her that she must go. Er sagt ihr aber, dass sie gehen muss. And she sends a message back that there's this decree that anyone who approaches the king will be killed. Und sie lässt ihn aber durch einen Boten dann später wissen, dass jeder, der ohne Vorladung vortritt, getötet wird. Except außer if the king, außer der König takes his scepter, nimmt, außer dass der König sein Zepter and nimmt and gives her favor. Und sie, also ihr eine, ihr Gunst erweist. So she says, look, have everybody pray for 3 days. Und so sagt sie dem Mordechai, okay, betet und fastet alle 3 Tage lang. Before that comes, let's see what Mordecai says to her. Und jetzt möchten wir uns aber kurz anschauen, was der Mordechai sagt. And we're going to pick it up, Esther 4:14. Und das ist in Esther 4:14. Mordecai says to Esther, sends the message back to her. Und er schickt eine Nachricht an sie zurück. Now this so applies to us. Und das lässt sich so gut auf uns anwenden. If you remain silent at this time, denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, think of the situation that we're in. Und denk an die Situation, in der wir stehen. We're like in a worldwide economic crisis. Wir sind sozusagen in einer weltweiten wirtschaftlichen Krise. If we remain silent at this time, wenn wir schweigen zu dieser Zeit, if you remain silent, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. So wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. You see, we know the promises of God. We know that God will protect His people. Wir kennen ja die Versprechen, die Gott gemacht hat, und wir wissen, dass Gott sein Volk bewahren wird. But you and your father's family will perish. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. And who knows, und wer weiß, but that you have come to royal position for such a time as this. Ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Now, I like the way the Elberfelder puts it. Und mir gefällt die Elberfelder Wiedergabe. I'm not a German speaker, but it says, for eine Zeit wie diese. You like that? Für eine Zeit wie diese oder um diese Zeit. I think it'd be better on the back of a shirt, right? Auf der Rückseite eines T-Shirts sieht das vielleicht besser aus. Um diese Zeit willen. I don't know which was better. Anyway, now look at that verse again. Who knows, but that you have come to royal position for such a time as this? Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur königlichen Würde gekommen now, bist? Now we know. Wir wissen, that we have come to royalty, dass wir eine königliche Würde empfangen for haben. Such a time as this. Für eine Zeit wie diese. We know that. Wir wissen das. We know that the church, wir wissen, dass die Gemeinde, my church, meine Gemeinde, your church, deine, all the churches throughout the world, alle Kirchen und Gemeinden in der ganzen Welt, God has positioned, dass Gott sie dort hingestellt hat, as the change agents of the world, als Agenten der Veränderung in der Welt, as the hope of the world, als Hoffnung der Welt. These kind of circumstances that have come upon the world, und solche Umstände, die jetzt eben auf die Welt hereinstürmen, this is the moment for the church. Das sind Momente für die Gemeinde. There's no greater time than this. Denn es gibt keine größere Zeit für die Gemeinde. I want you to go to the next verse. Und ich möchte auch den nächsten Vers anschauen. This is 1 Peter 2:9. 1. Petrus 2, Vers 9. And it says, but God chose you to be his people. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. You are royal priests. Das königliche Priestertum. That word royal is, means royal. Und das Wort königlich bedeutet wirklich königlich. You are a holy nation. Ihr seid das heilige Volk. You are a people who belong to God. Das Volk des Eigentums. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Dass ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Dunkelheit in sein wunderbares Licht. Now that word declare. Und dieses Wort bestimmt, ex galeo, means to publish, to proclaim, to celebrate. Ex galeo heißt eben aussprechen und auch feiern. And that word praises is the word arete. Und das Wort preisen ist das Wort arete. It's the same word in 2 Peter where it says add virtue to your faith. Und das ist das gleiche Wort, wo es heißt, tut zu deinem Glauben dazu Tugend. And that, it's the same word and it means praiseworthy activity. Und es heißt Tugend und es heißt einfach Dinge, die zu loben sind. And so we are declaring the praiseworthy activity of God. Und so verkünden wir die Dinge, die Gott tut und die zu loben sind, in creation, oder preisenswert sind, in der ganzen Schöpfung, in salvation, in der Erlösung, die er gibt, in history, in der Geschichte, and in our own story, und auch in unserer eigenen Geschichte. We all have a testimony. Wir haben alle ein Zeugnis. And if we don't, the testimony should start today. Und wenn wir das nicht haben, muss das Zeugnis, sollte das Zeugnis heute beginnen. And this is what we're called to do, to declare. Und dazu sind wir berufen, etwas zu verkünden. Who God is. Und zwar zu sagen, wer Gott ist. To this world. We are royalty. Denn wir sind königlich. Mordecai said, und der Mordechai sagte, if you remain silent at this time, wenn du jetzt schweigst, Esther, zu dieser Zeit, God's gonna use somebody else. Dann wird Gott jemand anderen verwenden. But how do you know that you are not queen for such a time as this? Und wieso, woher weißt du, dass du nicht Königin geworden bist, um genau einer solchen Zeit willen? Esther came out of difficult circumstances. Die Esther kam aus sehr schwierigen Umständen heraus. Some people here are in very difficult circumstances. Und auch manche Menschen, die vielleicht heute hier sind, haben sehr schwierige Umstände im Leben. How do you know? Woher weißt du, that you are not there, dass du nicht jetzt in dieser Situation stehst, for a divine purpose? Aus einem ganz bestimmten, aus einem göttlichen Grund. Yeah, but I lost. I know someone in America. They lost, not only lost all their stocks, they went way in debt. Ich kenne jemanden, der hat nicht nur all seine Aktien verloren, sondern er ging auch weit ins Minus hinein. Trying to save their stocks, they went way in debt. Und in dem Versuch eben den Aktienwert zu retten, stützen sie ganz tief in Schulden. Go back to the message from Ephesians 5:20. Und wir können auch zurückgehen zu dieser Botschaft Epheser 5, Vers 20. For everything give thanks. In allen Dingen gebt Dank. This is God's will, 1 Thessalonians 5:18. Das ist der Wille Gottes, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. How do I know? Woher weiß ich nicht, that God has not placed me in the circumstance, dass Gott mich nicht in Umstände hineingestellt to bring hat, hope to someone else who's in the same circumstance. Um für jemand anderen Hoffnung zu bringen, der das Gleiche erlebt. Let's not underestimate these words for such a time as this. Und wir dürfen diese Worte nicht unterschätzen in Zeiten wie diesen. Denn Gott verwendet ganz gewöhnliche Menschen, so wie dich und so wie mich. Now let's go to the next verse. This is the New Living Translation. Und das ist die Neues Leben Bibel. As a result, you can show others the goodness of God. Als Ergebnis kannst du anderen die Güte Gottes zeigen. Wait a minute. You know how much money you lost? Are you crazy? Aber weißt du, wie viel Geld du gerade verloren hast? Bist du verrückt? Yeah, I know. It's ja. Like a bee sting. Ja, ich weiß schon. Es tut wirklich weh. Es ist wie ein Bienenstich. But you know what? To be honest, aber um ganz ehrlich zu sein, I came into this world with nothing, ich bin geboren worden mit nichts. And I'm leaving with nothing. Und ich werde auch wieder gehen mit nichts. And I'm going to God. What about you? Und ich gehe aber zu Gott. Wie steht's mit dir? Maybe it happened so that the treasure could come out for somebody else. Vielleicht ist das passiert, damit der wahre Schatz herauskommt für jemand anderen. Because God is still sovereign. Weil Gott ist immer noch der Souverän. Psalm 103:19, he still rules over everything. Psalm 103:19, er regiert immer noch, er steht immer noch über allem anderen. Maybe God is giving me an opportunity to proclaim his excellencies. Und vielleicht gibt Gott mir eine Gelegenheit, um eben seine wunderbaren Taten auszusprechen. Paul said in 1 Corinthians 6. Und der Paulus sagt auch in 1. Korinther 6. He said, you know what, we're poor. Er sagt dort, wir sind arm, but we make people rich. Aber wir machen andere Menschen reich. Isn't that something? We're poor, ist das nicht großartig? Wir sind selbst arm, aber machen andere reich. Now let's go further. Now let me read the go back. This is from the Message version. Und da gibt's eine Übersetzung, die heißt The Message. And the Message is a translation into idioms. Und das ist eine Übersetzung, die so Aussprüche, Redewendungen verwendet. And it translates to tell others of the night and day difference he made for you. Anderen davon zu sagen, einfach, es ist wie Tag und Nacht der Unterschied für dich. To tell others the night and day difference he made for you. Anderen erzählen, wie Gott wirklich einen Unterschied wie zwischen Tag und Nacht gemacht hat. Let's keep that in mind. Let's go further. Und das wollen wir nur im Hinterkopf behalten. Philippians 2:14. Und dann Philipper 2:14 anschauen. It says, do everything without complaining or arguing. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Now the Elberfelder puts the word zweifelnd in Überlegungen. Und die Elberfelder übersetzt eben zweifelnde Überlegungen. Because it means like, why are you arguing and losing faith here? Denn es bedeutet ja, warum argumentierst du und überlegst und verlierst dabei den Glauben? You've come into a crisis. We've come into a crisis. Du bist in eine Krise geschlittert. Wir sind alle in einer Krise. And we begin to complain. Und wir beginnen uns zu beschweren. What if Esther had complained? Was wäre gewesen, wenn Esther sich jetzt beschwert hätte? Ich habe keine Eltern. My life is hard. Mein Leben ist echt schwer. And I have no chance. Und ich habe keine Chance. Wer bin ich schon? I can't win this beauty pageant. Diesen Schönheitswettbewerb kann ich nie I'll gewinnen. Never win. Ich werde nie als Siegerin hervorgehen. Schau mich an. Nobody. Ich bin ein Niemand. She wasn't like that. Aber so war sie nicht. She wasn't like that. She was God's girl for the moment. Sie war das Mädchen, das Gott in diesem Moment verwendet hat. Now look, now here it comes. Watch this. Look at the next verse. Und wenn ihr euch den nächsten Vers anschaut, Kapitel 4. All right. Do everything without complaining, so that you might become blameless and pure children of God. Also tut alles ohne Murren und Zweifel, sodass ihr ohne Tadel und lauter without fault in a crooked and depraved generation und Gottes Kinder seid, unsträflich mitten unter dem in which you shine like stars in the universe. Unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Now look at that word stars there in my Bible. Und schaut euch mal dieses Wort Sterne an in meiner Bibel. And look at the amplified version. Und ja, eine Bibel, die das noch deutlicher hervorbringt. As bright lights, stars or beacons shining out clearly in the dark world. So wie helle Lichter oder so wie so Leuchtstrahlen, die ganz klar und hell in der Dunkelheit der this Welt was leuchten. Esther's name. Und das war der Name, den Esther her trug. Name was Star. Ihr Name war Stern. And she stood out in this incredibly dark moment. Und sie stand wirklich heraus in diesem unfassbar dunklen Augenblick. Just like God wants us to. So wie Gott das auch für uns möchte. Now let's go to another verse. 1 Peter 3:3. Und 1. Petrus 3, Vers 3. This is in the New American Standard Bible. Und das ist in der New American Standard. And the Elberfelder. Und auch der Elberfelder. Because Bibel. Those two translations are so accurate, we really need to be accurate here. Denn das sind die Bibeln, die es am grundtextgetreuesten wiedergeben. Your adornment must not be merely external. It's speaking to women. Euer Schmuck soll nicht nur äußerlich sein. Braiding the hair. Das Flechten der Haare. Wearing gold jewelry. Oder Gold, Umhängen von Gold. Or putting on dresses. Oder das Anziehen von it Kleidern. Means not just. Es bedeutet nicht nur. It doesn't say not. Es steht nicht nicht. Because then you'd be walking around with nothing on. Denn dann hätten wir ja nichts an. It means it implies not just. Nicht nur. But verse 4 is the key. Vers 4 ist der Schlüssel and dazu. We'll start to close. But here it is. But let it be the hidden man of the heart. Sondern der verborgene Mensch des Herzens. This was Esther. Und das war die Esther. She was the hidden person of the kingdom. Sie war dieser verborgene Mensch des she Königreiches. Was the secret that God had. Und sie war dieses große Geheimnis, das Gott that hatte. Nobody knew of. Und keiner wusste davon. And God placed her as the queen, and nobody knew it. Und Gott hat sie als Königin eingesetzt und kein Mensch wusste but davon. Let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible. Sondern der verborgene Mensch des Herzens. But watch. Even the ornament of a meek and quiet spirit, und einen sanften und stillen Geist hat, which is in the sight of God, welches vor Gott great price, sehr köstlich ist oder viel Wert hat. This was Esther. Das war die Esther. She was meek. Sie war demütig. There's a beauty. There's a beauty that comes from within. Und da war eine Schönheit da, die von innen her this word strahlte. Meekness is such a powerful biblical word. Und dieses Wort Sanftmut ist so ein starkes, ein biblisches Wort. Come unto me, because I am meek and lowly of heart. Komm zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Meekness is something that God holds so costly. Sanftmut ist etwas, das Gott wirklich so wertvoll erachtet. Meekness and quietness. Die Sanftmut und die Ruhe. Meekness means not my will, but thy will be done. Sanftmut bedeutet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. And because of that we have rest. Und deswegen haben wir Frieden. This was Esther. Oder Ruhe. Und so war die Esther auch. This is the way God wants us to be. Das ist auch, wie Gott uns haben möchte. He wants us to be stars at this moment in time. Und er möchte, dass wir ein Stern sind in Zeiten wie diesen. But if we complain, aber wenn wir Leute sind, die sich beschweren, and we have these discussions in unbelief, und wir diese ganzen Diskussionen führen in einem Unglauben, well, what's going to happen now? Naja, oh, was passiert no. jetzt? Naja, ich weiß well, auch nicht. I have no, oh man, oh boy, well, what do you... Wow, wow, wow, wow, wow, you're neutralizing yourself. Dann ist es wirklich so, dass du dich selbst sozusagen auf Null setzt, from being a star in the moment. Und kein Stern bist in diesem Augenblick. We are called into this dark time. Und wir sind berufen in diese dunkle Zeit auch hinein. For such a time as this. Und genau aus dem Grund, wegen der Zeit, so wie sie jetzt ist. You know, people are saying, you know, if Turkey comes into the EU, all these Muslims are going to come. Also die Leute sagen, ja, wenn die Türkei zur EU dazukommt, dann kommen diese ganzen Moslems in die EU und dann gehe ich. Werde dann Europa verlassen. Why? Warum? This is the moment for the church. Das ist der Augenblick für die this Gemeinde. This is the moment when they come to us. Das ist der Moment, wo sie zu uns kommen. This is for such a time as this was the church called. Für eine Zeit wie diese wurde die Gemeinde berufen. And Esther was tempted to step back because of the decree. Und Esther war also versucht, wirklich einen Schritt zurückzumachen wegen dieses Befehls, den es and gab. This is what we need to speak to ourselves. Und das ist auch das, was wir uns irgendwie selbst zusprechen müssen. Oder auch, was Gott zu uns sagt. How do you know, woher weißt du nicht, that you have not attained unto royalty for such a time as this? Dass du nicht diese königliche Priesterwürde hast für eine Zeit wie diese. How do you know? We say that to every single one of us. Und das sagen wir jeder Einzelne für sich. In your school. In deiner Schule. At the Billa. Oder beim Billa. In your business. In deiner home, Firma zu Hause. In your neighborhood. In deiner Nachbarschaft. That God put you there. Dass Gott dich dort hingestellt for hat. This moment, genau für diesen Augenblick. In history, für diesen Augenblick in der Geschichte. Incredible thing that has come upon the earth. Diese unglaubliche Sache, die irgendwie so die Welt jetzt umschlossen and hat. God has called us for such a time und as this. Gott hat uns berufen für eine Zeit wie diese. We got to open our mouths. Und wir müssen unseren Mund aufmachen. Not step back in fear. Nicht einfach einen Schritt zurück machen, weil wir Angst haben. Worry, but step forward in thankfulness. Uns beschweren und selber Sorgen machen, sondern einfach einen Schritt vorwärts machen. Confess the promises. Und das, was Gott versprochen hat, auch bekennen. I lost so much money. Ich habe so viel Geld verloren. You know what? I lost too. Weißt du was? Ich auch. You don't look like you're worried. Du siehst aber nicht so besorgt aus. Well, I'm a little sad. Naja, natürlich bin ich traurig. But you know what? Aber weißt du was? The Bible says this, die Bibel sagt, that my God shall supply all your needs. Dass mein Gott alle Bedürfnisse stillen wird. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts and mangeln. In this dark time, our confession becomes a light. Und in einer dunklen Zeit wird unser Bekenntnis zu einem Licht. It's our moment. Das ist unser Augenblick. This is our moment. Das ist unser Augenblick. Who knows? Denn wer weiß, that God has not called our church in this community for such a time. Dass Gott nicht unsere Gemeinde, unsere Kirche in ihrer Umgebung genau für sowas berufen hat. Let's pray. Und wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You sent Jesus to this world. Du hast Jesus in diese Welt geschickt. For such a time. Für eine Zeit wie diese. The world was lost. Die Welt war verloren. And in the perfect time, und zum perfekten Zeitpunkt Christ was born, wurde Christus geboren. And he lived his life, und hat sein Leben gelebt. Had his disciples, hatte Jünger. Preached his messages, und hat seine Botschaft verkündet. Did numerous miracles, hat viele Wunder getan, was betrayed, wurde verraten, crucified, und gekreuzigt, but then rose from the dead, aber auch von den Toten auferstanden, to give us new life, um uns neues Leben zu schenken. Maybe you're here this morning, vielleicht bist du heute Morgen hier, and you've never received Christ. Und du hast Christus noch nie für dich persönlich angenommen. That means if you die today, das bedeutet, wenn du heute sterben müsstest, where will you go? Die Frage offen ist, wo gehst du hin? Do you have any idea where you will go? Hast du eine Vorstellung, wie es dann weitergeht? Pray with me. Bete jetzt mit mir. This is the most important moment of this service. Das ist der wichtigste Augenblick des Gottesdienstes. That someone would give their life to Christ. Dass jemand sein Leben an Christus übergibt. Would you pray with me as a believer for this moment? Würdest du auch als Glaubender mit mir für diesen Augenblick beten? Pray this prayer. Bete einfach dieses Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Come into my life. Und komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. When I die, I want to be with you. Ich möchte, wenn ich sterbe, bei dir sein. Wash my sins away. Wasch meine Sünde ab. My selfish acts. Die Dinge, die ich im Egoismus tue. Please, forgive me. Bitte vergib mir, Herr. And receive me. Und nimm mich an. Say these words. Sprich einfach diese Worte in deinem God, Herzen. Forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus, please. Durch Jesus bitte ich dich. Say those words. God, forgive me. Sprich das für dich. Gott, vergib mir. And for us as the church, und für uns als Gemeinde, if you've been quiet, wenn du still gewesen bist, if you've been complaining, oder wenn du dich beschwert hast, say, God, forgive me. Dann sprich auch Gott, vergib God, forgive mir. Me, cleanse me. Vergib mir, Herr, reinige mich. I want to be like Esther, ich möchte so sein, wie die Esther war. A normal person who changes history. Ein ganz normaler Mensch, der die Geschichte verändert. For somebody. Zumindest für Einzelne, für for jemanden. Such a time as this. In einer Zeit wie dieser. For my family. Für meine Familie, for my employees, für meine Angestellten, for my neighbors, für meine Nachbarn, for anyone that I run into, für jeden, der mir einfach begegnet, for such a time as this. Für eine Zeit wie diese. Father, have mercy on us, Vater, sei uns gnädig and flood us with your grace, und wirklich überschwemme uns mit deiner Gnade, to be the light of the world, dass wir das Licht der Welt sein können. Stars, Sterne in, a dark world. In einer dunklen Welt. We pray in Jesus' name. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Amen.